Ja, hallo, hier ist Klingling wieder heute bei FSK 93,0. Wie immer jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr mit aktueller Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder zu empfangen mit dem Livestream bei www.fsk-hh.org. Das heutige Programm besteht aus, grob gesagt, zwei Teilen. Das ist einmal am Anfang ein Interview mit Felipe Araya. Felipe Araya war letzte Woche in Hamburg und ich habe ihn interviewt über Chile Desperto. Chile ist erwacht oder so ähnlich könnte man das übersetzen. Es geht um die Proteste in Chile, die seit Oktober 2019 dort stattfinden und weitergehen. Und dazu hatte ich ihn befragt, um etwas über den aktuellen Stand der Protestbewegung zu erfahren. Und dazu dann ein Mitschnitt von einem Konzert am 12.02. in der Hörbar, ein stark bewölkt Konzert mit Felipe Araya. Er spielt Cajon und Objekte und Birgit Ulla Trompete Radio Speaker. Und dazu dann mehr bei dem einzelnen Beitrag. Danach noch ein Beitrag mit Aufnahmen von einem Ad-Hoc-Konzert am 1.2.2020 im Hinterconti mit Ted Parker, Midi-Gitarre, Electronics, Chris Kultcap, Kontrabass, Felix Meyer Posaune und Heiner Metzger, der heute aktuell gerade am Mikrofon ist. Ich spiele da Bassklarinette. Aber das wird auch ein bisschen die Zeit entscheiden, die dann noch bleibt, weil es gibt einen zweiten Beitrag, den Gerd Vierkötter vorbereitet hat. Und er handelt um den Saxophonisten Frank-Paul Schubert, bewegt sich im Bereich improvisierte Musik und zeitgenössischer Jazz. Und er hat studiert bei Hugo Riet und lebt seit Anfang der 90er Jahre in Berlin, spielt mit vielen Musikern zusammen, unter anderem Rudi Fischer-Lehner, Günther Baby Sommer, Alexander von Schlippenbach, Achim Kaufmann und vielen anderen. Soweit das Programm von den nächsten zwei Stunden und ich beginne jetzt gleich mit dem Interview mit Felipe Araya. Kurz zur Person, Felipe Araya lebt in Santiago de Chile, spielt Drums seit 1994 und ist seit 2007 aktiv im Bereich der experimentellen und improvisierten Musik. In Valdivia, einer Stadt im Süden von Chile, entwickelte er eine Form der improvisierten Musikpraxis durch Integration von Silence, Energy, Freedom and Sound Concurrence. Sound Concurrence heißt so ein bisschen das Hinhören auf die verschiedenen Klänge. Und das ist bei ihm auch nicht nur in der Richtung wichtig, sondern auch, dass er an verschiedenen Orten sich überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, dort zu einem Konzert zu kommen. Und so hat er Konzerte in Häusern, die bald abgerissen werden oder in denen auch unangenehme Sachen wie Folterungen stattgefunden haben, Konzerte durchgeführt in städtischen oder ländlichen Gebieten im Freien, in alten Lagernhäusern oder auch in seinem eigenen Zuhause. Das waren Konzerträume, die er für seine Konzerte nutzte. Er spielt die peruanische Cajon waagrecht wie ein Tisch, kratzt, schlägt, rollt darauf mit verschiedenen Objekten aus Metall, Holz oder Plastik. Jetzt aber zu dem Interview mit ihm, das ich vor einer Woche geführt habe. Und die Fragen habe ich ausgelassen, aber die Antworten wurden dann übersetzt, freundlicherweise von Eduardo Castillon. Und das können wir jetzt hören. Claro. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vielen Dank für die Einladung. Aus meiner Perspektive ergeht Chile ein historisches Moment. Es ist ein Moment für nationale Transzendenz. Diese Bewegung wurde vor 4 Monaten stark informiert in den internationalen Medien. Auch wenn es heutzutage nicht mehr so ist, die Bewegung ist immer noch sehr stark. Es gibt zwei Themen, die sich gegeneinander setzen, sozusagen. Man hat die Hoffnung, dass man die jetzige Situation verändern kann, und die Leute haben auch sehr viel Mut, das zu verändern. Und auf der anderen Seite steht die systematische Unterdrückung von der Staat und die Gewalt, die ausgeübt wird auf diese Bewegung. Genau. So im Endeffekt, es gibt so zwei Richtungen, die gegeneinander kämpfen. Einmal ist der Wille von den Menschen, sich zu verändern, und dann die jetzige Situation zu verbessern in Chile. Und auf der anderen Seite steht dann die Regierung, die stark und systematisch diese Bewegung unterdrückt und auf grausame Gewalt endet. Wir haben zwei Dinge. Bueno, tenemos las esperanzas de cambio sobre la mesa. La gente, nosotros, bueno, creemos que podemos cambiar la situación. Se puede pensar en dos motivos, desde mi punto de vista. El primero fue una cosa cotidiana. So der erste Grund war ein einfacher Grund. Und zwar der Preis, el precio de la gasolina, no, del transporte público. Okay. Der Preis für die öffentlichen Verkehrsmittel, der Metro und die Busse, wurden auf 30 Pesos erhöht, und das heißt umgerechnet ungefähr 0,04 Dollar. Das fanden die Studenten sehr unfair, und das hat sehr viel Unruhe zwischen den Studenten in dem Alter ungefähr so von 18 Jahren. Die Studenten haben das sehr unfair gefunden und wollten dann diesen Preis nicht mehr bezahlen. Diese Unruhe hat sich über soziale Medien verbreitet, und innerhalb von einer Woche haben sich diese Unruhen weiter in die erwachsene Bevölkerung ausgebreitet, bis es sich dann in eine größere Unruhe umgewandelt hat, sozusagen. Genau. Diese Gründe, ja, das sind so die einer der einfachen Gründe. Das ist so die so das ja, genau, so zusammengefasst. Der Preis von den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde um 30 Pesos erhöht. Das hat die Schüler und Studenten haben das sehr unfair gefunden, wollten diesen Preis nicht mehr bezahlen. Die Unruhe hat sich über soziale Medien verbreitet, bis dann die Erwachsenen am Ende der Woche auch in diese Unruhe mitgeteilt waren. Porque encontraban injusta el alza. Ah, ok. Ajá. La segunda razón, claro, esa es una, one reason, y eso junto a un muy... Genau, so dieser erste Grund, genau, das war so oberflächlich sozusagen. Der Preis von den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde erhöht, dann es gab diese Unruhen, die sich ausgebreitet haben innerhalb von einer Woche. Diese Unruhe hat ausgelöst, dass die Leute sich das politische System in Chile gefragt haben. Die haben sich über die Erziehung, über das Erziehungssystem, über das Schulsystem haben sich gefragt. Die haben auch die Rentenversicherung in Frage gestellt, das Gesundheitssystem, Korruption, Gewalt, die Verletzung von Menschenrechten. Man hat auch die Rolle von dem Militär innerhalb der Gesellschaft auch befragt. Man hat sich auch über den Zustand von den indigenen Bevölkerung in dem Land auch befragt. Ganz wichtig auch Gewalt gegen Frauen und wie man über Arbeiterrechte und die Qualität von der Arbeit und von der Bezahlung. Und man hat sich auch über den Zustand von den Naturressourcen auch gefragt. In kurzen Worten, Chile hat sich erweckt anhand von diesen Protesten. Diese Unruhen haben verursacht, dass Chile, dass die chilenische Bevölkerung über den Zustand von dem eigenen Land öffentlich diskutiert. Und das waren so die Themen, die auch besprochen wurden. Nos hizo pensar y cuestionar conjuntamente el estado de los pueblos originarios. But maybe no. Okay. Hay un poema de un... Die Situation in Chile kann über ein Gedicht von Nicanor Parra beschrieben werden. Nicanor Parra beschreibt einen Tisch mit zwei Stück Brot und zwei Personen. Statistisch gesehen, jede Person würde jeweils ein Stück Brot haben, aber in der Wirklichkeit in Chile ist es so, dass nur eine Person beide Stück Brot essen darf. So, die Statistik sagt, dass jede Person soll ein Stück Brot bekommen, und diese Statistik, so zum Beispiel das PIB, so wird so zum Beispiel das PIB beschrieben. Und in der Wirklichkeit ist es, dass nur 1% der Bevölkerung gehört ein Drittel der ganzen Reichtum in Chile. Mhm. Mhm. Okay. Genau. So, es ist reich, aber es ist nicht für alle, sozusagen. Entonces, si mides la riqueza total, hay riqueza. Pero solo se la lleva una parte muy mínima, un 1% de la población. Bueno, los que están organizando las protestas. Es así. No existe un solo partido, no existe un solo grupo que esté organizando esto ni convocando. Es wird doch richtig ausgeschildert. Es ist vielfältig und es ist nicht zentral organisiert. Keine Partei oder kein Führer ist hinter der Organisation von diesen Protesten. Es sind sehr unterschiedliche Gruppen, die daran involviert sind. Es ist sehr vielfältig und transversal organisiert. Es gibt sogar von Studenten, Frauen, Rentner, Arbeiter, indigene Bevölkerung, alle organisieren autonomisch dann diese Bewegung. Und die Gemeinsamkeit, die sie haben, ist das Wille dann, diese Sachen, die vorher gesprochen wurden, dann zu verändern, genau. Aber es ist doch richtig ausgeschildert, dass es gibt keine Führung und es wird nicht von einer Partei organisiert. Auch keine Partei hat es geschafft, alles unter einem Hut zu bringen. Diese Vielfalt macht die Bewegung zu etwas Lebendiges und vielfältig. En común y algunos enfatizan sus puntos, ¿no? Pero es transversal, sí. Okay. Efectivamente, en el fondo, como lo muestran acá. Sí. Son múltiples demandas, muchas, pero... Ja, was sich aus den Protesten auskristallisiert, sind zwei grundsätzliche Sachen. Einmal ist die Veränderung der Verfassung, der aus der Pinochet-Diktatur stammt. Und das zweite ist die Veränderung der Verteilung von der Reichtum. Diese Verteilung der Reichtum will man verändern, indem man das Gesundheitssystem, die Qualität der Arbeit, das Rentensystem und die Erziehung verändert. Und das ist nur möglich, indem man die Verfassung auch entsprechend verändert. So, diese zwei große Anforderungen von den Bewegungen werden dann verfolgt. Ja. Reformas laborales importantes del punto de vista salarial y la calidad del trabajo. A partir de la gestión de la riqueza mal distribuida. La policía está totalmente descontrolada. Esa frase hablamos, ¿no? Algunos críticos, investigadores, gente intelectual. Ja, zusammengefasst ist die Polizei außer Kontrolle und es ist auch ohne jegliche Führung. Intellektuelle beschreiben, dass die Polizei einfach außer Kontrolle ist. Die verhalten sich so, als ob die sie für sich selber entscheiden, was gut ist. Die verhalten sich nach eigenen Kriterien sozusagen. Mhm. Genau, es gibt keine Standards, sondern nach eigener Meinung, nach eigener nach eigenem Wille üben die dann diese Gewalt gegen die Bevölkerung. Es gibt sämtliche Verletzungen zu Menschenrechte, es gibt Folterung, es gibt Vergewaltigung gegen Frauen und Männer, es gibt psychologische und physikalische Verletzungen, es gibt auch viele Verletzungen, viele Leute haben auch Augenverletzungen erlitten anhand so von Gummischüsse. Es gibt über 30 Toten und alles innerhalb von 4 Monaten. Die unterschiedlichen Behörden oder die unterschiedlichen Organisationen, die für Menschenrechte zuständig sind, so wie Human Rights Watch und die internationale und die chilenische Menschenrechtsorganisationen, schildern, dass es gravierende Probleme in Chile gibt und dass die Polizei außer Kontrolle ist. Es gibt von einer Seite Polizei, die außer Kontrolle ist und ohne jegliche Führung seine Gewalt ausübt. Und auf der anderen Seite sind diese werden die ganze Standard für Menschenrechte einfach ignoriert. Genau. Tienes descontrol y tienes desobediencia o no considerar lo que los organismos están finalmente declarando y pidiendo que pare, ¿no? Los organismos piden que esto pare y se detenga, pero eso no ocurre. Yo creo que no vamos a volver a una dictadura como la de Pinochet. Ich glaube nicht, dass es zu einer Diktatur wie bei Pinochet zustande kommt. Wir haben auf jeden Fall was davon gelernt. Ja, es gibt auf einer Seite, die rechtspolitische Teil der Bevölkerung möchte den Status quo einfach behalten und möchte keine Veränderung und lehnt auf die neue Verfassung ab. Aber 80% der Bevölkerung sieht diese Proteste als eine gute Gelegenheit, die Situation zu verändern. Ahora promoviendo el rechazo a la nueva Constitución. Tuve un concierto en Berlín donde presenté la caja de la dignidad, que es Ich hatte ein Konzert in Berlin mit meiner Box der Würde. Diese Box der Würde enthält sämtliche Objekte, die ich in Chile bei den Protesten gefunden habe, mit denen ich auch Musik mache. Ja, die Box der Würde enthält sämtliche Objekte, die man bei den Protesten gefunden hat. So zum Beispiel Schüsse, gebrannte Holz, gebrochene Fenster und alles, was man einfach so in den Protesten findet. Es ist nicht so gedacht, dass man damit Musik macht, kann man auch Musik damit machen, aber es enthält ja, so diese Objekte, die man da gefunden hat. In Berlin hatte ich diesen Konzert und ich hatte auch meine Box der Würde. Ich muss sagen, ich habe sehr mit einer gewissen Gewalt gespielt. Durch die Improvisation habe ich dann ein paar von den Objekten auch kaputt gemacht. Es ist eine Improvisation, die zu einer Performance geführt würde und eine fast gewaltige Improvisation war das. Das ist ja eine ganz interessante Frage, weil ich habe nicht so wirklich darüber nachgedacht und ich befinde mich in dem Punkt, wo ich diese Frage ausbaue und für mich selber interpretiere. Buena pregunta. Good ask. Ja, selber protestieren ist die beste Möglichkeit, die Protesten zu unterstützen. Mit den Chilenen, die auch hier in Deutschland sind, zu protestieren, auch indem man Informationen teilt und über die Verletzungen an den Menschenrechten sich unterhält, einfach sich unterhalten über diese ganzen Sachen, zeigt Unterstützung. Am wichtigsten ist, die Information zu teilen und sich darüber zu unterhalten, was da passiert. Und ja, protestieren ist auf jeden Fall. Es posible que sea eso, compartiendo finalmente, ¿no? La información y conociendo. Ja, jetzt zur Zeit habe ich meine Tour mit meiner Box der Würde durch Deutschland und Italien. Ich hatte bis jetzt 3 Konzerte in Berlin. Jetzt habe ich ein paar Konzerte in Hamburg, auch mit Birgit. Mich erwarten 4 Konzerte in Berlin danach mit sehr guten Musikern. Danach bin ich in Italien, in Palermo, Bologna, Cesena, Rom und Latina. Und danach mache ich mich auf den Weg nach Chile, Mitte März. In April gibt es ein Referendum, in dem wir wählen werden, ob wir die Verfassung verändern wollen oder nicht. Und ich möchte auf jeden Fall da sein. Ich möchte wählen, ich möchte Musik machen und ich möchte in Chile bei dem Referendum sein. Ja, diese Tour habe ich vor den ganzen Protesten geplant. Es wurde geplant vor die gesellschaftliche Explosion, die stattgefunden hat. Das hat auf jeden Fall die Struktur von der Tour verändert und somit ist auch die Box der Würde auch erschienen. Ja, zurzeit, was ich präsentiere auf meiner Tour, wird von der Box der Würde bestimmt. Genau. Gracias. Que muchas gracias por todo. Sí. Ajá. Sí. Bueno, esos movimientos en Chile parecen, ya bueno, así de la población, pero parece que no están, bueno, no, son en contra del gobierno y tienen una gran parte de la población movilizada. Ja, ich habe gefragt, ja, ich habe ein bisschen die Situation heutzutage so ein bisschen geschildert, also zum Beispiel der Anstieg am Populismus, also zum Beispiel in Mexiko, wir haben diesen populistischen Präsidenten, auch so links, wir haben auch so Trump, der ist auch so Populist und wir haben auch die AfD hier in Deutschland. Ich habe so ein bisschen verglichen, weil es ist so, also Populismus ja, ist so ein Trend heutzutage, aber es wird so von einer politischen Partei oder von einem Ideal irgendwie geführt. Aber in Chile scheint es so, dass die ganze Bevölkerung keine politische Partei braucht, dass diese Bewegung eigentlich so von der Bevölkerung selber kommt und nicht so von dieser politischen Partei und so. Mhm. Und dann, ja, er sagt, es ist wirklich so, dass der Unterschied zu diesen populistischen Bewegungen ist, dass die chilenische Bevölkerung sich in Frage stellt, das existierende wirtschaftliche Modell. Man stellt in Frage auch die Struktur von dem ganzen Land. Und ja, diese Bewegungen werden auf, ja, es gibt keinen Platz für politische Parteien da. Genau, weil man fragt einfach so die ganze Struktur. Man stellt die ganze Struktur in Frage. Diese ganze politische Parteien, die haben das System die ganze Zeit geführt. Ja, es wurde damals bei Pinochet ein sehr starkes neoliberales System eingeführt und das ist das, was heutzutage in Frage gestellt wird. Mhm. Genau, ich habe auch gefragt, da diese Bewegung ist zustande gekommen, da parallel zu Ecuador, genau, es ist auch so ähnliche Proteste und so, auch ähnliche ja, so oberflächliche Gründe, so dieser Anstieg an Öl. an die Ölpreise, genau, oder an öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber was man in Gemeinsamkeit sieht, ist, dass da sehr viele von den indigenen Bevölkerung auch stark mitgeteilt werden. In Ecuador sieht man auch sehr viele Bewegungen auch von den indigenen Bevölkerung. Man sieht auch sehr viele Flaggen von denen. Und ja, genau, ich habe auch gesagt, es sieht so aus, als ob diese Bewegungen endlich eine gute Plattform anbieten, dass diese Bevölkerungen auch, dass diese Leute oder dass die indigene Bevölkerung auch gehört wird, genau. Ja, genau, weil die waren schon seit immer vernachlässigt sozusagen. Und ja, die haben eigentlich nie Wahl, ist genauso in Mexiko. Dann die schaffen kaum irgendwie in die Gesellschaft dann zu erscheinen, weil die sind unsichtbar. Die stehen immer ein bisschen hinter die Kulissen und hat Angst, dass Gewalt zur Normalität wird, genau, so ein bisschen so wie in Mexiko ist es in den letzten Jahren sehr gewaltig geworden, so genau, so anhand von Narcotráfico und so Sachen, genau. Genau, er hat Angst, dass Gewalt und Menschenrechte, Verletzungen auch so zur Normalität werden, genau. In Chile también están los pueblos originarios muy presentes. Solo se ven muchas banderas de los pueblos originarios mapuche, fundamentalmente en las movilizaciones, pero es múltiple, ¿no? Entró en un conjunto de ideas, integra pueblos originarios. Okay. Ah, muchas gracias. Gracias, gracias. Ja, soweit das Interview mit Felipe Araya. Nochmal vielen Dank an ihn und auch an Eduardo Castillo, der die Übersetzung gemacht hat und zum Schluss dann auch noch diese ganz wichtige Frage gestellt hat an Felipe Araya. Felipe Araya hat bei seinem Konzert am 12.02. In der Hörbar auch Plakate ausgestellt und diese Box der Würde. Also das ist praktisch wie so eine Art aufklappbarer kleiner Koffer, so aus Holz, wo dann verschiedene, er hat das mitgebracht zu dem Interview, wo verschiedene Gummigeschosse drin sind, Schrotpatronen, Gasgranaten, Hülsen und verschiedene Scherben und also alles so Relikte, verbranntes Holz, wie schon im Interview beschrieben. Und zum Teil auch so Glaskugeln, die auf von der anderen Seite, also von der Demonstrantenseite, gegen die Polizisten angewandt wurden. Das alles in diesem Koffer enthalten, Koffer der Würde oder Box der Würde, wie das jetzt in dem Interview genannt wurde. Und Felipe Araya hat eben auch Plakate mitgebracht und so Flugblätter von den Bewegungsaktiven, die plakatiert haben oder gedruckt haben, und kam witzigerweise gerade an dem Tag ins Gespräch mit der benachbarten Lokalität B5, dem Raum für internationale Politik, weil da ein Treffen war von Chilenen, die eben auch sich Gedanken gemacht haben, wie diese Protestbewegung aus Hamburg zum Beispiel unterstützt werden kann. Es gab ja auch einige Demonstrationen, die ist schon ein bisschen her, glaube im November und Oktober hier in Hamburg. Und vielleicht kann es ja weitergehen. Wahrscheinlich wird die Diskussion wieder ein bisschen aufflammen im Zusammenhang mit dem Referendum über die Verfassungsänderung. Am selben Tag hat dann auch das Duo Replika gespielt. Das ist Felipe Araya und Birgit Ulher. Birgit Ulher habe ich schon öfters in der Sendung vorgestellt, nur kurz deshalb, spielt Trompete, Radios, Lautsprecher. Sie hat eine mehr am Klang orientierte musikalische Sprache jenseits des offenen Trompetentons entwickelt und sie arbeitet in akustischen als auch elektroakustischen Projekten als Solo-Performance als Solo-Konzertantin und in Projekten mit Tänzerinnen und bildenden Künstlerinnen. Und dann neben festen Gruppen, zum Beispiel wie das Stark-Bewirkt-Quartett, spielt sie oft in Ad-Hoc-Formationen und europäischen und mit amerikanischen und europäischen Improvisatorinnen. Die beiden, Felipe Araya und Birgit Ulla, haben sich, glaube ich, 2014 oder 2015 kennengelernt in Chile, wo Birgit Ulla eingeladen war zu einem Festival. Und aus dem Treffen ist dann das Duo entstanden. Und das Duo hat dann 2015, ich glaube, in Chile aufgenommen. Nee, ist in Hamburg aufgenommen, soweit ich jetzt mich erinnere. Eine Duo-CD, die heißt Scoras Young beim Label Inexhaustible Editions. Das ist ein Label aus Ljubljana, Slowenien. Das ist 2015 erschienen. Und jetzt spiele ich eine Aufnahme von dem 12.02. aus der Hörbar mit den beiden, eine Improvisation des Duos Replika. Irgendwie hängt da was gerade im Moment, kleinen Moment. Oder war das so leise? Das war's. Der Stecker war nicht drin, ich fange nochmal an. Na. Okay. Ja, nicht da rumfummeln. Thank you. Thank you. Ein Mitschnitt von dem Duo Felipe Araya und Birgit Ulher aus dem Abend, dem Konzertabend des Stark Bewölkt Quartetts oder von Stark Bewölkt am 12.02.2020 in der Hörbar. Und der Abend ging weiter mit einem Solo-Set von Frank Kratkowski. Danach spielten noch Frank Kratkowski zusammen mit Gunnar Lettow und Michael Meyerhof. Aber zunächst ein Solo-Auftritt, wovon ich gleich einen Mitschnitt spiele, von Frank Kratkowski. Frank Kratkowski ist sicher einigen in Hamburg bekannt. Er stammt eigentlich auch aus Hamburg und hat hier auch seinen ersten Unterricht gehabt an der Hamburger Musikhochschule, dann später in Köln studiert bei Heiner Viberni und hat unter anderem bei Steve Lacy und Charlie Mariano dann weiteren Unterricht gehabt. Er hat auch früh begonnen, sich als Mitbegründer von Ensembles zu profilieren, zum Beispiel dem Multiple Choice Orchestra. Das hat er mitgegründet, ein Ensemble, das sich auch mit mikrotonalen Kompositionen befasst, zum Teil aus der Feder von Kratkowski, Frank Kratkowski. Und in diesem Zusammenhang hat er auch mal hier in Hamburg gespielt, bei Blood Edges, glaube ich, schon 5-6 Jahre her. Und da war das auch so, dass die vier Saxophonisten um das Publikum herum standen und dadurch so ein ganz anderer Raumklang zustande kam, der diese mikrotonalen Schwebungen und Verschiebungen sehr gut hörbar machte. Und jetzt aber eine Soloaufnahme von dem Abend, vom 2.2. Frank Kratkowski. Zunächst spielt er Altsaxophon. Ich glaube, er geht dann weiter noch an die Bassklarinette und an das Sopransaxophon. Thank you. Thank you. Ja, das war das Solo von Frank Hartkowski am 12.02. im Rahmen des Starkbewölkt-Konzerts in der Hörbar. Es ist die Zeit ein bisschen knapp, aber vielleicht können wir den halben Track von dem folgenden Konzert noch spielen. Das Konzert hat fast 2 Wochen vorher stattgefunden, am 1.02.2020 im Raum von Hinterkonti, dem kunstfreien Kunstraum, der jetzt in der Balduinstraße ist. Und da war ein Konzert mit Theodor Parker, Chris Kultkepp, Felix Mayer und Heiner Metzger. Und ich würde gleich einen Mitschnitt spielen von Theodor Parker oder Ted Parker und Chris Kultkepp. Theodor Parker ist ein amerikanischer Muse, der gerade in Estland ist und Gitarre und Electronics spielt. Sein Interesse dreht sich hauptsächlich um den erweiterten Gebrauch von instrumentalen Techniken und der Verräumlichung von Klang in besonderen akustischen Umgebungen. Und er ist auch Ensemblemusiker in der Gruppe Punkt Nihu, mir noch bisher nicht bekannt. Er spielte an dem Abend Midi-Gitarre und Electronics. Und Chris Kultkepp ist eine freie Improvisatorin aus Estland, die Kontrabass spielt und Live Electronic. Sie hat schon in verschiedenen Festivals ist sie aufgetreten, in St. Petersburg, Stockholm und natürlich in Estland und ist gerade in Hamburg, um hier ihren Doktor zu schreiben. Und ja, ich denke, wir hören so 10 Minuten, 15 Minuten höchstens von dem Set, den sie am 1.02.2020 im Hinterkonti spielten. Thank you. So, hier ist immer noch Radio FSK. Die Sendung Klingding. Mein Name ist Gerd Vierkötter. Ich übernehme jetzt mal das Mikrofon. Und wir sind immer noch zu empfangen auf 93,0 MHz Antenne oder 101,4 MHz im Kabel oder eben als Livestream weltweit unter www.fsk-hh.org. Ich möchte jetzt noch in der verbleibenden Zeit den Saxophonisten Frank-Paul Schubert vorstellen. Vielleicht bei Otto ein paar biografische Daten über Frank-Paul Schubert. Geboren 65 in Neuss. Hat zunächst 1982 angefangen, sich autodidaktisch Saxophon beizubringen. Dann von 88 bis 92 hat er Unterricht genommen bei Lajos oder Lajos Dudas. Und von 92 bis 96 hat er Jazz-Saxophon, aber auch klassisches Saxophon an der Musikhochschule in Aachen bei Professor Hugo Reed studiert. 99 ist er dann nach Berlin umgezogen, wo er heute immer noch wohnt und arbeitet. Frank-Paul Schubert hat mit einer Menge Musikern zusammengespielt, ein paar möchte ich erwähnen, mit Willy Kellers, Andreas Willers, Johannes Bauer, Matthias Müller, John Edwards, Mark Sanders, Uwe Oberg, Paul Dunmall, Alexander von Schlippenbach und viele andere. Er ist unter anderem aufgetreten auf dem Bochumer Ruhr Jazz Festival, dem Hamburger Elb Jazz Festival und auch beim Saxophon Festival in Stuttgart. War unterwegs viel in Europa, aber auch in USA und Kanada und hat schon für eine ganze Menge Labels aufgenommen, unter anderem für Relative Pitch Records, No Business Records, Red Toucan Records, Leo Records, FMR, Creative Sources Not Applicable, Glick Records und Jazz House Musik. Wer sich noch mehr schlau machen möchte über Frank-Paul Schubert, der kann das auf seiner Homepage tun. Die findet ihr unter www.frankpaulschubert.de. Frank-Paul Schubert in einem Wort. Aus aktuellem Anlass möchte ich heute ein 36-minütiges Stück spielen. Ist eine Menge, aber ich denke, es lohnt sich. Und zwar ist das von einer CD namens Open Ends, die jetzt gerade rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Und ich möchte es sind nur zwei Titel drauf, First Movement möchte ich daraus spielen. Deswegen, vielleicht sollte ich noch erwähnen, die CD wurde aufgenommen 2017 schon in der Blackbox in Münster von Rainer Schönfeld, gemischt und gemastert von Alexis Berskind. Und erschienen ist die CD bei Trouble in the East Records. So, wir hören jetzt First Movement mit folgenden Musikern. Paul Rogers am siebenseitigen Bass, Uwe Oberg am Klavier, Mark Sanders am Schlagzeug und natürlich Frank-Paul Schubert am Sopransaxophon. Thank you. Thank you. So, das war die Sendung Kling Ding. Heute mit Heiner Metzger und Gerd Vierkötter. Was wir gerade gehört haben, war Frank-Paul Schubert, Mark Sanders, Uwe Oberg und Paul Rogers aus der CD Open Ends. Und das war einer der zwei Tracks, First Movement. Ich glaube, der Heiner wollte noch was loswerden. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, nur einmal zu der Nachtschleife. Electronic Jam wird heute nicht auflegen, das ist schon mal klar. Und ich habe eine alte Nachtschleife ausgekramt. Das sind Tracks von Ornette Coleman, Sun Ra, von Costa Grön, etliche Field Recordings, zum Beispiel aus der Vicos-Schlucht. Da wird es ein bisschen sommerlicher, die Gefühle, die man dabei haben könnte. Dann von Anne La Plantine, ich glaube, ein oder zwei Tracks, Daniel Johnston und Uri Geller. Und von Sun Ra kommt auch ein Stück oder mehrere vor. Und Barstow, ein Stück von Christian Wolff. Und habe ich noch was vergessen? Ja, ich habe bestimmt noch was vergessen, aber hört sie euch an. Geht ungefähr 3 Stunden lang und dann wiederholt sich die Nachtschleife. Informationen über die letzten Klingding-Sendung und den Mitschnitt kann man, den Mitschnitt war schon in 2-3 Tagen, kann man hören und nachlesen unter www.hierunddaa.de/klingding.html. Und die nächste Sendung ist am 20. März, dann wir beide auf jeden Fall wieder und viel Vergnügen mit der Nachtschleife.